Lektion 1, Übung 11. Hallo, Lea. Grüß dich. Da bist du ja. Prima. Grüß dich, Henning. Das ist Ranja, eine Freundin. Hallo, Ranja. Hallo, Henning. Und? Alles okay? Alles okay.